Also, du hast ja treffend dargelegt, dass es bei der letzten Krise schon über Akkumulationskrise gehandelt hat. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass im Allgemeinen so das gute Funktionieren der Akkumulation innerhalb eines Wirtschaftsstandortes am Wirtschaftswachstum gemessen wird. Also das, die große Katastrophe war dann ja auch, dass es zu einer Verringerung des Wirtschaftswachstums, also zu einer Rezession auch kam. Und diese Wachstumsideologie wird ja schon auch in linken Kreisen, da war ja auch aus dem ökologischen Hintergrund von den Grünen damals in den 80ern kritisiert. Und da steht ja so meines Erachtens so ein bisschen auch noch gegen, dass auch im marxischen Sinne der Kapitalismus ja auch eine Funktion hat, nämlich die Produktivkraft zu steigern. Und wie ich es sehen würde, hat Marx da tatsächlich auch vielleicht zu seiner Zeit noch die Fehlanalyse getroffen, dass diese Produktivkraftsteigerung, also die Phase der Produktivkraftsteigerung, so weit schon vorangegangen war, dass man, dass es sich da schon erschöpft hatte und dass im Grunde genommen daher auch diese produktive Phase des Kapitalismus an ihr Ende gekommen ist. Da kann man jetzt natürlich in Anbetracht dessen, wenn man sich die weitere Entwicklung anschaut, vielleicht nochmal die Frage stellen, ob das so zutreffend war. Also es hat ja dann durchaus schon noch auch Produktivkraftschübe noch gegeben. Wie würdest du das jetzt in der aktuellen Lage sehen? Also ist da vielleicht auch ein Punkt zu erkennen, dass diese Produktivkraftsteigerung, die der Kapitalismus bereitgestellt hat, dass das auch irgendwie an ein Ende gekommen ist und dass damit auch, dass man so auch diese Überakkumulation begreifen kann, oder da wäre das dann eine falsche Auffassung? Von dem Ende der Produktivkraftsteigerung würde ich nicht sprechen. Ich denke, es ist eher klassisch zu fassen, also dass die ich würde schon sagen, dass die, also über das Verhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen eben, also dass das zentrale Produktionsverhältnis der kapitalistischen Gesellschaft, dass das Kapital als ein automatisches und prozessierendes Subjekt, alle Reichtumsproduktion prinzipiell eben in die Form des Tauschwerts bannen muss. Und also vor dem Hintergrund spreche ich dann schon auch davon, dass nach wie vor auch Produktivkräfte gehemmt sind. Also, und ich denke, gerade eben im ökologischen Bereich lässt sich das zeigen. Also halt zum Beispiel, ich halte es beispielsweise das Auto für eine prinzipiell regressive Form, also sich fortzubewegen. Aber das ist, was man da auf Möglichkeiten kommt, die, wo ich ja auch sagen würde, das wäre eine Produktivkraftsteigerung, also die gesellschaftliche Mobilität anders zu organisieren als über einen privaten Pkw-Verkehr oder die Produkte anders von Ort zu Ort zu transportieren als via Autobahn. Also das wird tatsächlich, denke ich, von einem kapitalistischen Produktionsverhältnis, was also über den Wert läuft, behindert. Also ich denke, dass man da durchaus sagen kann, es gibt da nach wie vor auch noch eine Einengung der Produktivkraft durch die Produktionsverhältnisse. So. Da müsste erstmal keiner, dann hätte ich vielleicht nochmal eine etwas prinzipiellere Frage. Ein ziemlich großer Teil des Vortrags ging ja so in die Richtung zu sagen, so eine Krisenlösungsvariante in Form des Produktionsverhältnisses des Todes, wie du es genannt hast, ist sozusagen im Kapitalismus prinzipiell angelegt. Kann angelegt vieles heißen. Mich würde mal interessieren, sozusagen ein Verhältnis von einer möglicherweise Zwangsläufigkeit oder auch Nichtzwangsläufigkeit dieser Krisenlösung. Und zwar, also möchte ich noch ganz kurz erklären, es gab ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine relativ lange Phase, wo unter dem, also es wurde dann Fordismus oder Toyotismus genannt, wo zumindest in Westeuropa, Japan, USA und einigen wenigen anderen Ländern über einen relativ langen Zeitraum mit ganz massiver staatlicher Einflussnahme eine Gesellschaft hergestellt wurde, die sich doch von der faschistischen ganz entscheidend unterschieden hat und doch mhm. so, sagen wir mal so, aus dem historischen Vergleich relativ große Möglichkeiten individueller Freiheit auch tatsächlich ermöglicht hat. Also unter anderem ist ja dieser ganze Themenkomplex Popkultur und dergleichen genau in diesem in dieser Phase entstanden. Und also ich würde daraus folgern, dass es doch sehr unterschiedliche Krisenlösungsmodelle im Kapitalismus gibt und keineswegs so dieses faschistische Krisenlösungsmodell keineswegs zwangsläufig ist. Und ich würde auch noch ein ökonomisches Argument anfügen, dass sozusagen man beobachten kann, dass auch im Kontext von Überproduktionskrisen Kapitalismus immer wieder in der Lage ist, neue Entwicklungsspielräume sozusagen, also innerkapitalistische Entwicklungsspielräume aufzuschließen, indem er zum Beispiel ganz neue Bedürfnisse schafft, ganz neue Technologien entstehen lässt. Also die ganze Entwicklung von Kommunikationstechnologie, Computertechnologie, Unterhaltungstechnologie wäre ein so ein Beispiel von mehreren, die man da bringen könnte, wie sozusagen auch innerkapitalistisch immer wieder große Spielräume aufgestoßen werden. Also ich würde halt sagen, also beantwortung der Frage mal so eher nochmal relativ grundsätzlich an. Also als Wesen kapitalistischer Gesellschaft hatte ich ja sowas jetzt so im weitesten Sinne, sag ich mal, fetischistisch bestimmt. Ne? Also dass die Grundgleichung kapitalistischer Gesellschaft, also kapitalistischer Tauschgesellschaft, ist halt diese Gleichsetzung der Waren oder der Produkte als Waren durch den Tausch oder im Tausch, vermittelt über den Wert. Also bei Marx dann heißt es, x Ware A ist gleich y Ware B. Also die werden sozusagen, also von der Sinnlichkeit, von der konkreten Sinnlichkeit dieser einzelnen Waren wird im Tausch abstrahiert, abgesehen. Und gleichzeitig passiert das auch mit den, also das formuliert dann Marx im zweiten Kapitel vom Kapital, geht es dann also um die Menschen, die diesen Tausch betreiben. Also, und also Adorno verweist in der negativen Dialektik darauf, es kann nicht getauscht werden ohne Absehen von den Menschen. Also so wie die Produkte durch den Wert zu Waren gewaltförmig verglichen werden, so passiert das eben auch mit den Menschen quasi. Also die Menschen werden durch den Staat zu Subjekten, die einzelnen Individuen werden durch den Staat zu Subjekten verglichen. Und daraus resultiert sozusagen, also ganz prinzipiell, sage ich mal, diese Problematik ist in sich widersprüchlich, die daraus resultiert. Also einerseits ist das, hat das, sag ich mal, eine emanzipatorische Kraft, diese ganze Angelegenheit. Also dadurch, dass die Produkte sich in einer Warenform befinden, wird überhaupt erstmal der Gebrauchswert erschlossen. Also Produkte gelten nicht mehr wie in vormodernen Zeiten, also beispielsweise jetzt, also in Indien hat man das ja beispielsweise, dass die Kühe halt als heilig gelten, die dürfen halt nicht getötet werden, obwohl die Massen dort verhungern. Aber das eben unter der Herrschaft der Warenform, also wenn die sich denn durchsetzt, sozusagen die einzelnen nützlichen Produkte halt tatsächlich den Individuen als Gebrauchswerte gegenübertreten, die eben auch für menschliche Zwecke vernutzt werden können. Also das ist meines Erachtens eine durchaus emanzipatorische Kraft dieser gewaltförmigen Vergleichung in der kapitalistischen Gesellschaft, sozusagen auf der Seite der Produkte und Waren und auf der anderen Seite auch der Individuen. Also erst wenn die Individuen durch den Staat also zu Subjekten verglichen werden, also setzen sie sich halt als identische Wesen. Ne? Also sie haben sich als zeitlich identische, also wenn ich einen Tausch vollziehen will, muss ich mich ja als identisch begreifen. Also zumindest innerhalb kürzerer Zeit. Also wenn ich halt Geld vorstrecke, will ich dafür ein Produkt bekommen. Und zumindest innerhalb der Zeit, wo dieser Tausch vollzogen wird, also muss ich mich und mein Gegenüber sozusagen als identisches Wesen betrachten. Und das gilt dann eben auch für bürgerliche Verträge, die dann eben über Jahre hin zurückweisen auch. Also es wird eine Identität, also unter der Form des Subjekts werden die Individuen also identisch gemacht. Und das ist eben durchaus auch nicht ganz verkehrt. Ne? Also weil sich dadurch überhaupt erstmal das Individuum als ein zeitlich konsistentes Wesen entfaltet. Also diese Subjektform ist nicht nur etwas, was sozusagen gewaltförmig auf den Einzelnen drauf liegt und sie zurechtquetscht und verstümmelt, sondern eben auch etwas, was sie überhaupt als Individuen zeitlich konsistent überhaupt erstmal hervorbringen. Denn da haben wir sozusagen einerseits durchaus eine emanzipatorische Kraft, die aus dieser fetischistischen Vergesellschaftung resultiert. Und andererseits haben wir eine, sozusagen, haben wir die Gefahr darin liegen, dass also dadurch, dass von der Sinnlichkeit der Produkte abgesehen wird und von der Sinnlichkeit der Individuen abgesehen wird, dass diese halt gewaltförmig verglichen werden, also von ihrer Natur, von ihrer Sinnlichkeit und Dinglichkeit gewaltförmig abstrahiert wird, dass dieses Moment sich verselbstständigt und umschlägt. Wo ich eben also sage, dass also von dem Hintergrund der kapitalistischen Krisendynamik genau das also im Nationalsozialismus passiert ist, also die absolute Reduktion von Menschen auf pure Materie, also die Verselbstständigung dieses Moments, dieser Identität. Und also vor dem Hintergrund, denke ich, kann man auf gar keinen Fall also die Entwicklung, die ich skizziert habe, ist also auf gar keinen Fall deterministisch misszuverstehen, in dem Sinne, dass es überhaupt keine andere Möglichkeit gab, als diese von mir dargestellte. Also es gab immer, also vor allem eben in der von Marx eben noch kritisierten Zeit, die Möglichkeit, dass diese fetischistische Gesellschaft sich eben in eine emanzipatorische Perspektive auflöst. Und ich würde sagen, diese Möglichkeit ist, wenn man sich die Geschichte der kapitalistischen Vergesellschaftung anguckt, war immer schwindend geringer geworden, aber doch immer auch noch da. Und ich würde auch darauf beharren, dass die aktuell auch immer noch da ist. Also wenn auch die Hoffnung nicht auf die Krise zu setzen ist, würde ich also trotzdem sagen, dass durch eingreifende Kritik eine prinzipiell andere Möglichkeit gegeben ist, also als einer anderen Form von Vergesellschaftung zu gelangen. So, und das ist der eine Gedanke dazu. Und der andere Gedanke, also zu den verschiedenen Krisenlösungsmöglichkeiten, was du angesprochen hattest. Also das ist ja versucht auch zu skizzieren, also dass es also im Folge des Schwarzen Freitags und der Weltwirtschaftskrise von 1929 folgende, dass da sozusagen in den USA tatsächlich ein ganz anderes Krisenlösungsmodell sich historisch durchsetzte als im nationalsozialistischen Terror. Also in den USA halt dieses Deficit Spending, also sowohl den Unternehmern als auch den Bürgern Geld gegeben wurde und also damit sie halt Produkte kaufen können und dadurch halt die Wirtschaft neu ankurbeln. Es lief also unter Roosevelt dann als New Deal und wurde dann sozusagen in der nationalökonomischen Theorie dann von dem Keynes also sozusagen als Gesellschaftsmodell eben auch versucht zu forcieren. Und dieser New Deal, den also die USA praktizierten, oder der in den USA unter Roosevelt praktiziert wurde, der hat sich also nach 1945, also nach dem Sieg der Alliierten über das nationalsozialistische Deutschland, also zumindest in der westlichen Welt, als das Modell durchgesetzt, in welchem sich die kapitalistische Gesellschaft organisierte. Sie haben ja dann, also nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das dann als Big Deal versucht zu verallgemeinern. Also schon der New Deal hatte solche Seiten, also dass die USA in Lateinamerika eingriffen und da versuchten ebenfalls diese New Deal-Maßnahmen also dort zu praktizieren. Und mit diesem Big Deal nach 1945, also in Deutschland war das Stichwort Marshallplan, also zum ökonomischen Wiederaufbau Europas und Westdeutschlands, also dass man diesen Mechanismus der Krisenlösung, der in den USA unter Roosevelt mit Erfolg praktiziert wurde, dass man das versuchte, zumindest in der westlichen Welt als durchgängiges Modell halt zu etablieren. Und na, letztendlich würde ich sagen, der Staatssozialismus, also östlicher Provenienz, ist auch eigentlich ein ähnliches Modell. Also ich würde auch sagen, ich würde das als eine kapitalistische Gesellschaft bezeichnen, die in der Sowjetunion und China bestand, aber eben ein geplanter Kapitalismus, also eine planwirtschaftliche Gestaltung der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, aber eben nach wie vor basierend auf der Verwertung von Wert. Und dieses Modell hat natürlich eben die Problematik, dass also der Staat dadurch immer weiter also quasi sich verschuldet. Ne? Also der Staat gibt Geld, damit die Bürger konsumieren können. Und das führte eben also in der historischen Entwicklung dann ab 1945, also zu dieser, was dann die Neoliberalen thematisiert haben, zu einer Verschuldung dieses Staates. Und das also, wir hatten ja dann also in den 70er Jahren eine ganz scharfe Krise, die ist ja sogenannte, also hervorgegangen. hervorgegangen aus dem sogenannten Ölpreisschock, also als die OPEC-Staaten den westlichen Ländern den Erdölhahn abgedreht haben, unter anderem wegen deren zu positiver Stellung zum Staat Israel. Und also an dem Punkt wurde also erstmals sichtbar, dass dieses keynesianische Defizit-Spending-Modell, also dass das an Grenzen stößt. Also weil der Staat eben sich verschuldet. Und das ist sozusagen das große Argument dieser neoliberalen Theorieschule, also der Hayek und der, wie heißt der andere? Friedman, was ist das? Ja, Friedman, genau. Die haben dann eben gesagt, das genau sei krisenauslösend. Also dieses Defizit-Spending, dass der Staat halt immer mehr Geld gibt zum Konsumieren. Es war sozusagen auf einer oberflächlichen Ebene war das auch richtig, weil der Staat sich tatsächlich verschuldete und weil es dadurch tatsächlich ökonomische Probleme auftauchten. Aber das war wiederum natürlich ja, also rein oberflächlich ideologisch gedacht, in dem Sinne, weil dieses Defizit-Spending ja seinerseits eine Krisenlösung war. Also demzufolge ist der Neoliberalismus, der sich dann, also vor allem dann in den 80er Jahren, also in Deutschland mit Helmut Kohl und in den USA mit Ronald Reagan und in England mit der Margaret Thatcher durchsetzte, also ist einerseits selbst eine Krisenlösung, seinerseits selbst als eine Krisenlösung zu betrachten, also nämlich das keynesianische Defizit-Spending anzugreifen, dass sich dadurch der Staat überschuldet. Aber andererseits ist es eine Verschärfung der Krise, weil ja das Defizit-Spending selbst eine Krisenlösung war, dass seinerseits jetzt wieder von den Neoliberalen kritisiert wird. Also die sagen, die Staatsverschuldung muss zurückgenommen werden, aber damit verschärft man natürlich seinerseits wieder Krisen, weil die sozialstaatlichen Maßnahmen und das Eingreifen des Staates ja eine Methode des Kapital war, also die Krise halt die Krise abzufedern. Ja, also auf jeden Fall verschiedene Krisenlösungen, die aber ihrerseits immer in diesem Gesamtzusammenhang bleiben und halt ihrerseits dann also sowohl Krisenlösungen darstellen, als auch wiederum eine Krisenverschärfung. Ja. Dazu vielleicht noch als kleine Anmerkung, dass jetzt zur Zeit der Deficit Spending wieder sehr in Mode ist oder in großem Maße betrieben wird und da auch allerorten schon die Angst vor einer großen Inflation irgendwie beschworen ist, weil er eigentlich auf der Hand liegt, dass sozusagen massives Neuschöpfen von Geld irgendwann auch zu einer Abwertung von Geld und dann entsprechend auch zu den negativen Folgen für die Wirtschaft führen müssen. Dann noch weitere Fragen, Anmerkungen, Statements? Du? Ja. Also soweit ich das weiß, hat über dieses Defizit Spending in den USA auch nicht zu einer Krisenlösung geführt, sondern die Krisenlösung war der Krieg. Hat eigentlich dazu geführt, dass man wieder quasi von neuem das Spiel beginnen konnte. Ja, das stimmt. Und vielleicht muss man noch anmerken, ohne den Marshallplan wäre auch die US-Wirtschaft nach dem Krieg wahnsinnig in die Krise geraten, wenn dann eben nicht ein Kapitalexport sich darüber ergeben hätte. Auf jeden Fall, also das sehe ich auch so. Mhm. Gut. Noch eine Wortmeldung? Sehe gerade nicht. Habe trotzdem den Eindruck, dass wir noch ein kleines bisschen weitermachen können. Weiß nicht. Ich hätte noch zwei kleine historische Sachen. Und zwar einmal hast du ja an einer Stelle des Vortrags relativ stark gemacht, die Rolle, die Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts als Vorreiter oder als Vorbild einer autoritären Formierung der kapitalistischen Gesellschaft gespielt hätte. Ja. Ich möchte gar nicht sozusagen jetzt komplett irgendwie in Frage stellen, aber mir scheint, dass das ein bisschen zu sehr die Rolle von Deutschland in dieser Zeit übertreibt. Also mir würde zum Beispiel einfallen, das, was man als Bonapartismus bezeichnet, also eine bestimmte autoritäre Formierung der französischen Gesellschaft schon vorher, die beispielsweise auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat beim Anheizen dieses imperialistischen Wettlaufs um Kolonien, weil da überhaupt dieses französische Kolonialreich entstanden ist und verschiedene Dinge, also wie zum Beispiel ein ganz übersteigerter Chauvinismus, ein Gestalt des Kaisers, der sozusagen sich auf große, breite Volksmassen stützt und im Konsens regiert, schon gewisse Elemente von späteren autoritären Formierungen vorweggenommen haben. Und das Zweite und noch viel Wichtigere, würde ich sagen, dass die große Vorbildnation der imperialistischen Epoche England gewesen ist, beziehungsweise Großbritannien und nicht Deutschland. Und wenn man sich anguckt, was imperialistische Ideologen aus Großbritannien wie Curzon, Rhodes oder Disraeli oder andere von sich gegeben haben. Mhm. Dazu kann man sehr informativ übrigens das Buch von Hannah Arendt von der totalen Herrschaft lesen. Dann scheint mir dort dann scheint es mir sogar eher so zu sein, als ob verschiedene deutsche Ideologen und Imperialisten und Chauvinisten von dort sehr viel übernommen hätten. Allerdings in einer spezifisch deutschen Interpretation und auch Radikalisierung zweifellos. Mhm. Und gerade mit dem rassistischen, antisemitischen Element, was bei den Briten natürlich, also auch da war, allerdings anders und nicht mit so einer ähnlichen mörderischen Konsequenz. Das wären zwei so. Das wäre die eine Anmerkung. Die andere Anmerkung wäre, dass du hast im Prinzip ja da, den Nationalsozialismus als einen Unstaat, also eine Anarchie des Terrors, wie du gesagt hast, dargestellt. Und der wird sozusagen, sonst bitte ich um Korrektur, wenn ich dich jetzt hier irgendwie falsch interpretiere, der wird sozusagen von der antisemitischen Ideologie zusammengehalten. Weil die gibt diesem ganzen Ungeheuerstaat oder staatlichen Ungeheuer eine Richtung oder so. Mhm. Ich stimme dem auch in Teilen zu. Ein Element fällt mir da allerdings bei raus. Und das ist nämlich das, dass es also sozusagen nicht nur um die Erschaffung oder Imaginierung einer Gegenrasse geht, die man dann zu Tode bringen will, sondern meiner Ansicht nach ist es auch ein ganz wichtiges Element, sich als Herrenrasse über Sklavenvölker zu setzen. Also in einem, also wie sich die Nazis das vorgestellt haben, in einem großgermanischen Reich halt in Europa, über vorwiegend eben osteuropäische, slawische Bevölkerung zu herrschen, die sozusagen durch bestimmte Terrormaßnahmen und Umerziehungsmaßnahmen so bis in alle Ewigkeit als Sklaven gehalten werden sollen. Und das, würde ich sagen, ist auch ein Element, was man bei anderen Faschismen als den Deutschen durchaus als durchgängiges feststellen kann. Also diese Idee, sich sozusagen als ein Herrenvolk, als eine terroristische Ordnung von so kriegerischen Sklavenhaltern über irgendwelche unterworfenen Sklavenmassen zu setzen, also dass man als durchgängiges Element verschiedener Faschismen irgendwie ansehen kann, wo das, was du sozusagen rausgestellt hast als spezielle Rolle des deutschen Antisemitismus, vielleicht eben genau das ist, was eben auch den deutschen Faschismus von anderen unterscheiden kann. So. Jo. Krisenlösung würde ich bei dem deutschen Nationalsozialismus auch nicht von reden, weil das ist ja, also das ist ja nur ein Schein, wenn man sagt, man konstituiert irgendwie die Gegenrasse, um die eigene Rasse aufzuwerten und versucht dann damit sich selber quasi auf die Höhe der imperialistischen Konkurrenz zu setzen. So, dann ist das ja einfach nur ein Schein. Also die Krisenlösung ist damit ja überhaupt gar nicht gegeben. Das konnte ja überhaupt nicht funktionieren. Also, weil das wäre ja was irgendwie ökonomisch funktionieren müsste, quasi so eine Krisenlösung und nicht über so eine andere quasi als Gegenrasse zu setzen. Und deswegen konnte das ja gar nicht aufgehen. Also man hätte dann mehr Menschen umbringen müssen, um weiter diesen Schein zu halten, oder es muss halt so enden, wie es geendet ist, halt in der Niederlage und im Verlust des Ganzen. Ja, da würde ich zustimmen. Also tatsächlich ist es nicht eine Krisenlösung in dem Sinne, wie jetzt der Keynesianismus oder ja selbst in gewisser Weise noch die neoliberale ökonomische Theorie als eine Krisenlösung versteht. Sondern eher als tatsächlich, wie der Horkheimer das formuliert hat, also die Hypostasierung der Krise. Also die Krise zum Dauerzustand zu machen. Und genau über die Krise sich zusammenzuhalten. Also von daher würde ich also auch wie du nicht von einer Krisenlösung sprechen. Aber ja, es ist, wenn du sagst, es funktioniert nicht, also muss man auf jeden Fall sagen, es hat halt sozusagen 12 Jahre lang auf jeden Fall funktioniert. Und hat eben als entsetzlichste Konsequenzen gezeitigt. Was natürlich sozusagen praktisch ungeklärt ist, ist also der Streit, der halt also gerade auch im Institut für Sozialforschung lief, also wo ja der Pollock gesagt hat, die haben das im Griff, also die haben die Krise stillgestellt und der Staat dirigiert und stellt die Krisenpotenz still, und wo auf der anderen Seite der der Franz Neumann gesagt hat, nee, die Krise wird zugespitzt, das System muss innerlich scheitern, und sagen, als Zeichen, dass diese Gesellschaft nach wie vor krisenhaft in sich zerrüttet ist, hat er ja sozusagen sein Unstaatsmodell konzipiert, wo er eben sagt, so gibt es halt diese 3 bis 4 Gruppen, die sich halt bis aufs Messer bekämpfen und trotzdem zusammenhalten. Aber ja, perspektivisch würde der, also würde der Pollock sagen, das ist eine gängige Art und Weise, also eine mögliche Art und Weise, auf Dauer Kapitalismus oder eben Staatskapitalismus zu praktizieren, während der Neumann gesagt hätte, nein, das muss auch, also auch rein innerökonomisch und gesellschaftlich zerbrechen. Und das ist sozusagen empirisch ungeklärt, würde ich sagen. Also weil das Gesellschaftssystem also hatte glücklicherweise nicht die Chance, sich auszuprobieren, ob es sich über längere Zeit hält, sondern sie wurde eben tatsächlich von außen zerschlagen. Und diese Möglichkeit hält ja der Pollock auch offen. Er sagt ja, also innerökonomisch kann nichts zerbrechen. Die einzige Möglichkeit, den Nationalsozialismus zu beenden, ist halt sozusagen der Zugriff von außen. Also die politisch-militärische Zerschlagung der ganzen Angelegenheit. Und da ist sozusagen unklar, ob das sich jetzt gehalten hätte oder nicht. Also kann man sozusagen nur theoretisch ergründen, aber praktisch hat sich jetzt glücklicherweise die Zerschlagung von außen durchgesetzt. Ja, diese Versklavung Gesamteuropas, also was du angemerkt hast, das würde ich auf jeden Fall, sehe ich genauso. Also einerseits zwar sozusagen der Antisemitismus, das, was die nationalsozialistische Gesellschaft im Innersten zusammenhielt, und aber gleichzeitig war es eben tatsächlich das Konzept, sozusagen die gesamte europäische Landmasse unter dem Terror dieser 3 bis 4 staatlichen oder pseudostaatlichen Instanzen in die Sklaverei zu verwandeln. Also das war tatsächlich das Konzept. Also einerseits die Menschen, die man als Untermenschen bezeichnete, also namentlich der gesamte russische Raum und Polen, halt also tatsächlich zu versklaven, und andererseits halt die man eben als jüdische Übermenschen quasi betrachtete, als denen die Krise zuzuschieben und im Massenmord dadurch den gesellschaftlichen Zusammenhang zu stützen. Aber im Ganzen war schon, also der Sohn Rethe macht es auch in seiner Faschismusanalyse, also es ist eine Raubökonomie, die halt wirklich darauf gründet, die gesamte europäische Landmasse, also ja, bis zum letzten Blutstropfen auszuplündern und auszusaugen. Und eben wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. So, jetzt haben wir hier 2 Wortmeldungen. Ein neues Thema hast du gehört? Ja, ich wollte das, was du gerade so jetzt in den letzten Minuten aufgekommen war, also mit deinem Hinweis auf Sohn Rethe, dass wir da eher ein bisschen schärfer machen, also sozusagen das Raub- und Versklavungsmoment sozusagen. Also Sohn Rethe beschreibt das ja ganz, ganz toll, wie sozusagen dieser Staatskapitalismus, dieser nationalsozialistische, praktisch also einfach ein Rüstungsprogramm auflegt. Und sozusagen, und bevor man im Prinzip eigentlich sozusagen sozusagen den Offenbarungseid leisten müsste, wird das nächste Land überfallen. Wird die Staatsbank irgendwie von dem Land genommen, ist man wieder zahlungsfähig, kann wieder Kredite aufnehmen. Sobald das an die Grenze gerät, macht man weiter. Also sozusagen diese Maßlosigkeit der Vernichtung nach der einen Seite ist sozusagen, wenn man jetzt reden, sozusagen auf so einer ökonomischen Ebene von Krisenlösungen reden wollte, ist es genau sozusagen einfach die. Also sozusagen das mafiotische Modell gewesen. Also sozusagen praktisch, man war so lange zahlungsfähig, wie man praktisch jeden Gläubiger liquidieren konnte, und man war so lange zahlungsfähig, wie der Endsieg nicht aufhörte. Also das war praktisch das, also so lief eigentlich so die katastrophische Krisenlösung. Also du hattest das schon angedeutet. Genau, da würde ich auch so zustimmen, ja. Ich hätte nochmal eine Frage zu diesem Begriff des Massenwahn, der ja auch Titel der Veranstaltung ist, vor allem jetzt in Bezug auf die aktuelle Krise, die du ja so einleitend beschrieben hast, und vor allem auch die Positionen, die da vertreten wurden von also linken oder neoliberalen oder Reformpositionen. Also eigentlich wirklich so wie Frage so ein bisschen in die Richtung zielt, wie sich das dann sozusagen ausdrückt. Also sind es Ideen, die schon sowieso existieren? Also ich würde 2008, dass irgendwie die Linke oder irgendwelche Globalisierungskritikerinnen weiß nicht, sehr personalisierte oder individualistische Kritiken am Kapitalismus üben. Also werden diese Positionen dann einfach nur popularisiert und sind dann sozusagen in so einer Situation einer gesamtgesellschaftlichen Krisenerscheinung dann einfach anschlussfähig, sodass mehr Leute zuhören? Das wäre die eine Frage. Oder entstehen die dann erst? Und die nächste Frage ist, wie verhält es sich eigentlich danach? Also bleibt sozusagen von den zugespitzten Positionen, die dann in so einer Krise irgendwie gesellschaftsfähig werden oder zumindest Teil einer gesellschaftlichen Debatte sind, ja, also werden die dann irgendwie wieder zurückgedrängt oder existieren die fort und sind sozusagen dann das neue Maß, an dem sich irgendwie auch eine linke emanzipative Kritik dann irgendwie messen muss. Also, dass man einfach durch eine neue Krisensituation und dann so eine ja, also massenwahnhafte Diskussion, dass man sich quasi dann ganz neuen Gegnerinnen stellen muss. Oder kann man davon ausgehen, dass es sich auch wieder zurückdreht, so ein bisschen, also oder normalisiert, oder wie kann man das überhaupt begrifflich beschreiben? Ist es Normalisierung, ist es was? Ja, ich würde sagen, also der Massenwahn ist auf jeden Fall so ein grundlegendes Moment, also spätkapitalistischer Gesellschaft. Also der ist auf jeden Fall schon vorher da. Also man muss also die ideologische Reflexion auf die kapitalistische Gesellschaft also in ihrer historischen Genese betrachten. Also ich würde mal so sagen, Kapitalismus ist prinzipiell also eine fetischistische Gesellschaft, also in der es keine vormodernen Abhängigkeits- und Knechtschaftsverhältnisse gibt, sondern eben das Ganze vermittelt über Ware und Wert funktioniert und sich Gesellschaft hinter dem Rücken der Akteure formiert. Also die Bewegung ihrer Waren konstituiert den gesellschaftlichen Zusammenhang, so könnte man Fetischismus umschreiben. Und das erzeugt notwendig ideologisches Bewusstsein. Also Fetisch ist sozusagen die Vergesellschaftung, unabhängig von den Akteuren und gleichzeitig durch sie betrieben. Und das spiegelt sich im Denken ab. Und diese Art und Weise, wie sich es im Denken abspielt, ist aber eben historisch veränderlich. Also du hattest halt im frühen Kapitalismus sozusagen als ideologische Reflexionsform die liberale Ideologie, die halt noch an einem Glücksversprechen festgehalten hat und die also ein notwendig falsches Bewusstsein war, also notwendig mit Wahrheitskern, dass darin also eine Utopie verkündet wurde, aber eben falsch, dass sie nicht eingelöst wurde. Und diese ideologische Reflexionsform, die veränderte sich also mit der gesellschaftlichen Krisendynamik. Also so, dass im organisierten Kapitalismus des späten 19. Jahrhunderts, dass da du hast dann auch ein notwendig falsches Bewusstsein, aber also ebenfalls Ideologie, wie auch im liberalen Kapitalismus, aber das stellt sich halt anders dar. Also dieser infolge der Organisierung und Verstaatlichung der kapitalistischen Gesellschaft und aufgrund der Zerstörung des Individuums, also gerade auch im Zusammenhang mit der Veränderung der organischen Zusammensetzung des Kapitals, also dass der konstante Kapitalteil immer stärker anwächst und die Individuen immer mehr demzufolge nur Rädchen werden innerhalb des kapitalistischen Produktionsorganismus, also immer mehr nur Anhängsel der Maschinerie, wie das ja auch bei Marx schon beschrieben ist, dass die Rolle des Individuums verschwindet, dass demzufolge die Autonomie des Individuums zerrieben wird und vor dem Hintergrund wird dann die fetischistische Gesellschaft in anderer Weise ideologisch reflektiert. Also nicht mehr liberal mit Glücksversprechen im Hinterkopf, sondern eben also in einer naturalistischen und irrationalistischen Art und Weise, also wo das Glücksversprechen fehlt und die gesamte Gesellschaft als quasi sozialdarwinistisch als ein naturhaft gewachsener Zusammenhang vorgestellt wird. Und da in dem Punkt wird Ideologie dann zu einem Massenwahn, würde ich sagen. Und während man im dem Kapitalismus des 19. Jahrhunderts also ja, um mal das Basisüberbauschema ein bisschen zu retten. Also man kann da die ideologischen oder diese Massenwahnvorstellungen, die da entstehen, noch aus der Gesellschaft heraus entwickeln. Also sind ein Produkt der Gesellschaft. Und das trifft dann für Nationalsozialismus nicht mehr zu. Da rückt dann sozusagen, also um es mal plakativ zu formulieren, der Überbau in die Basis hinein. Also der Antisemitismus als Massenwahn wird dann selbst konstituierendes Moment. Also das, was die Gesellschaft zusammenhält. Ja, also das sozusagen ist der Massenwahn ist sozusagen ein Produkt eine veränderte ideologische Reflexionsform. Und da sich der Kapitalismus, ja, sagt lieber die kapitalistische Gesellschaft, also nach wie vor eine ist, in der das Individuum halt nur noch eine ganz verschwindende Rolle spielt und der die Autonomie und Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen also nach wie vor also auf ein Minimum reduziert ist, also liegen auch ideologische Reflexionsformen nahe, die eben nicht mehr dieses Glücksversprechen und die Freiheit und Autonomie des Einzelnen verkünden, sondern solche, die eben die repressive und regressive Lösungen dieser Krise verlangen. So dass aus dieser Massenwahn als konstitutives Moment also nach wie vor also grundlegend ist, also auch für die bestehende kapitalistische Gesellschaft. Na gut. Das ist jetzt auch schon, also wir sind jetzt auch schon anderthalb. Möchtest du auch? Ja. Na klar, also ihr wollt jetzt sowieso bloß sagen, wer noch was sagen will, dann bitte jetzt, weil irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Und also, genau. Ich voll richtig verstanden, dass du gesagt hast, die Patriarchalideologie und der Antisemitismus seien quasi mit der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft entstanden im 19. Jahrhundert, oder habe ich nicht richtig zugehört? Nicht ganz, nee. Also mit der Durchsetzung der kapitalistischen Gesellschaft, also die wird ja früher ansetzen, die ist ja nicht erst im späten 19. Jahrhundert entstanden, sondern, also gut, die hat eine sehr lange historische Vorgeschichte, aber sozusagen von der historischen Durchsetzung wird sich halt also mit der Entstehung der USA 1776 beziehungsweise mit der Französischen Revolution 1789 wird sich das ansetzen. Und da hast du halt noch nicht diese für das späte 19. Jahrhundert, also hast du noch nicht diese irrationalistischen und naturalistischen Ideologien, also noch nicht diesen Massenwahn, also noch nicht den Rassismus, Sexismus, Nationalismus und Antisemitismus, ja dann die spätkapitalistische Gesellschaft auszeichnete. Also diese Reflexionsformen sind meines Erachtens ein Produkt der gesellschaftlichen Krisendynamik, die mit einem Zerfall der Individualität und mit einem Zerfall von Freiheit und Vernunft des einzelnen Individuums einhergeht, was in der kapitalistischen Gesellschaft angelegt ist. Also in dem Fall, in dem Zusammenhang würde ich ja wirklich da auch darauf Wert legen, also dass diese Ideologien als durchgesetzte Denkweisen, also als Massenwahn, also jetzt um ein Beispiel des Sexismus zu machen, also dass die Annahme natürlich gesetzter Geschlechtscharaktere, dass das sozusagen als durchgesetzter Massenwahn, also biologisch verankerter Geschlechtscharaktere, dass das tatsächlich erst ein Produkt des Zerfalls der bürgerlichen Vernunft in der Entwicklung des Kapitalismus hervorgetreten ist. Was aber nicht heißt, dass der frühe Kapitalismus nicht frauenunterdrückend war. Aber es wurde halt nicht in der sexistisch-biologistischen Form begründet. Also wenn dir zum Beispiel... Das ist einfach Unsinn. Aber genau, warum? Die Biologisierung von Geschlechterverhältnissen hat genau angefangen mit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Genau dann haben sich Mediziner hingesetzt und geguckt, sind denn die Nervenbahnen von Frauen dünner und so weiter. Genau die Biologisierung von Geschlechtsunterschieden ist genau dann passiert, nämlich im 19. Jahrhundert. Das ist einfach Quatsch, was anderes zu behaupten. Wann jetzt im 19. Jahrhundert? Du hast gerade gesagt, dass die Naturalisierung von Geschlechterverhältnissen erst mit dem Ende des 19. Jahrhunderts anzusetzen sei. Und das ist Blödsinn. Ja, als durchgesetzte gesellschaftliche Denkweise. Also gerade hat sich das so ein bisschen anders angehört. Gerade die Naturalisierung von Geschlechterverhältnissen ist doch total wichtig für die Durchsetzung einer bürgerlichen Ideologie. Das geht doch miteinander einher. Da kann man das einfach nicht einfach mal 100 Jahre nach hinten verschieben. Ja? Ne? Ich würde sagen, es wurde nicht als natürlich an Geschlecht gedacht, sondern das Geschlecht quasi war konstruiert. Man wusste von der Konstruiertheit des Geschlechts im 18. Jahrhundert und die Biologisierung ist tatsächlich erst ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Auch die Medikalisierung. Ja, aber das ist historisch falsch. Also da gibt ja, aber nur so oder so steht es halt anders. Zum Beispiel Camille Honegger, die Ordnung der Geschlechter, Thomas Lacour, die das sehr detailliert nachweisen, dass das am Anfang, Mitte des 18. Jahrhunderts angefangen hat und sich Ende des 18. Jahrhunderts bereits durchgesetzt hatte. Es geht in eine Spezialdiskussion, die aber ziemlich ja, symptomatisch ist für eine Problematik, die sich an den ganzen Abend zeigt. Ich will auch niemandem das Wort verbieten, würde jetzt trotzdem erstmal von meiner Seite aus ein Schlusswort machen, weil ich auch langsam nicht mehr kann. Also ich möchte erstmal kurz Martin danken für deinen Vortrag. Sicher haben viele oder nicht alle der Anwesenden eine Menge Anregungen mitgenommen. Ich für mich persönlich kann das auf jeden Fall sagen. Nichtsdestotrotz möchte ich sozusagen mit einer Problematisierung schließen. Ich möchte halt nochmal sagen, dass was wir hier in durchaus ansprechender Form präsentiert bekommen haben, eine historische Erzählung ist, ja, wo Dinge mit einer Geschlossenheit und inneren Folgerichtigkeit erscheinen, die beim näheren Hinsehen möglicherweise nicht so sind. Wir haben hier gerade ein Beispiel davon präsentiert bekommen, wo jemand gesagt hat, aber ich habe das aber ganz anders gelesen und dafür gibt es auch die und die und die Kronzeugen. Genauso gut ist natürlich, also um mal bloß ein Motiv sozusagen rauszugreifen, also von wegen, es gibt den, ich verkürze das jetzt, also ich bitte dafür um Entschuldigung, muss das jetzt irgendwie auch darstellen. Wir haben sozusagen den liberalen Kapitalismus mit der Ideologie von Glück und Freiheit und dann kommt im Spätkapitalismus die Biologisierung, Nationalismus, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus. Das ist natürlich eine Sache, die man auch genauso gut, also die man auch mit starken Gründen in Frage stellen kann. Man könnte zum Beispiel das eine Moment noch dazu nehmen und fragen, was ist eigentlich mit der Religion passiert in diesem Zeitalter. Ja, also zwischen sozusagen Durchsetzung, Anfang der Durchsetzung des Kapitalismus und voll durchgesetzten Kapitalismus. Wir sollten vielleicht auch nicht vergessen, dass wir natürlich sehr immer in Bausch und Bogen über die ganze Welt oder über ganz Europa sprechen und sich das in den jeweiligen nationalen Gesellschaften wahnsinnig unterschiedlich darstellt und zum Teil mit Abständen von 50 bis 100 Jahren oder so. Das dazu, ja, also ich wollte sozusagen nochmal im Moment des Zweifels hineinbringen, bei aller Wertschätzung für deinen gelungenen Vortrag. Und zum das andere, nächste Ding, wozu wir überhaupt nicht mehr gekommen sind, ist sozusagen die praktische Dimension. Ja, also Martin hatte ja am Schluss auch ein paar, wenn man so will, praktische Vorschläge benannt und kam sozusagen zu dem Begriff des eingreifenden Denkens. Also es sollten Theorie und Praxis sozusagen komplett getrennt werden. Er hat sinngemäß formuliert, man solle darauf hoffen, dass das eingreifende Denken dann doch mal irgendwann in der Lage sei, die kapitalistische Gesellschaft aufzubrechen. Wie sich dieses eingreifende Denken, wie man sich das vorzustellen hat oder wie es sich sozusagen materialisiert oder in welchen Formen es vorkommen kann, ist zumindest für mich völlig im Unklaren geblieben. Und sicherlich ist das eine Sache, über die wir jetzt im Nachhinein in der einen oder anderen Konstellation oder auch bei späteren Gelegenheiten oder auch jeder für sich auch mal nachdenken kann. Und jetzt, auch euch nochmal Dank für eure Beiträge und eure Aufmerksamkeit und wie gesagt, kein Ende der Debatte, wir sind ja bestimmt auch noch mindestens eine halbe Stunde zu Gange. Vielen Dank und einen schönen Nachhauseweg und so weiter.